Die griechische Philosophie des Einflusses. Die griechische Philosophie des Einflusses, Ethos, Pathos, Logos, fasst sehr gut zusammen, wie man seinen Einfluss vergrößern kann. Ethos bezeichnet im Grunde unsere moralische Natur, unsere persönliche Glaubwürdigkeit, das Vertrauen oder Zutrauen, das andere zu unserer Integrität und Kompetenz haben. Wenn Menschen das, was sie versprochen haben und was von ihnen erwartet wird, konsistent auf Prinzipien zentrierte Weise halten, haben sie Ethos. SQ. Pathos ist Einfühlsamkeit, die Gefühlsseite. Es bedeutet, dass wir verstehen, was der andere fühlt, welche Bedürfnisse er hat, wie er die Dinge sieht und was er mitzuteilen versucht. Und dass der andere das spüren kann. EQ. Logos steht im Wesentlichen für Logik. Es hat etwas mit Stärke und Überzeugungskraft der eigenen Darstellung, des eigenen Denkens zu tun. IQ. Natürlich ist die Reihenfolge immens wichtig. Zum Logos überzugehen, bevor der andere sich verstanden fühlt, ist völlig sinnlos. Verstehen erreichen zu wollen, wenn der andere nicht an ihren Charakter glaubt, ebenfalls. Ich habe einmal mit einer Gruppe von 20 Generalvertretern einer Versicherung gearbeitet, die alle 3 Monate zu einem Lernforum zusammenkommen, um Ideen auszutauschen. Ich war 2 Jahre lang eine wichtige Ressource für sie. Bei einem Treffen im Januar klagten und murrten sie alle über das miserable Trainings- und Entwicklungsprogramm in ihrer Firma. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war direkt vor Weihnachten gefallen bei einer großen internationalen Preisverleihungsfeier auf Hawaii, wo ein Teil der Zeit für Training aufgewendet wurde. Dieses Training beinhaltete keinerlei Ideenaustausch, kein Lernen voneinander. Es war bestenfalls eine teure Lasershow, die Eindruck machen sollte. Sie klagten, das sei typisch für ihr Training. Es sei im Grunde kurzlebig und nutzlos. Auf meine Frage, warum sie das nicht änderten, antworteten sie: Das ist nicht unsere Rolle. Dafür sind wir nicht zuständig. Ich sagte, dass sie sich herausredeten, dass sie das Trainingsprogramm sehr wohl ändern konnten, wenn sie das wollten. Sie gehörten zu den Spitzenvertretern in der Firma und hatten enorme Glaubwürdigkeit. Ethos. Sie konnten zu jedem in der Firma gehen, zu dem sie gehen wollten. Ich ermutigte sie zu einer Präsentation vor den Entscheidungsträgern. Dabei sollten sie darauf achten, als erstes deren Standpunkt zu beschreiben. Pathos. Und zwar mindestens so gut, wie sie es selbst gekonnt hätten. Einschließlich all ihrer eventuellen Bedenken im Hinblick auf Änderungen beim Trainingsprogramm und den wundervoll arrangierten Jahresfeiern. Das Ziel würde sein, diese Bedenken zu beschreiben, bis die Führungskräfte sich so tief verstanden fühlten, dass sie für den Logos, die Logik der Vorschläge der Vertreter, offen sein würden. Also schickten sie 2 Abgesandte los, um mit dem Präsidenten, dem CEO und der Person, die für Training und Entwicklung zuständig war, zu sprechen. Sie nahmen sich so viel Zeit, wie sie brauchten, um die Vorgehensweise der Firma, die Gründe dafür und die finanziellen, politischen und kulturellen Kämpfe, die mit Veränderungen verbunden waren, zu beschreiben. Das machten sie so lange, bis offensichtlich war, dass die Entscheidungsträger sich wirklich verstanden fühlten und daher für eine Beeinflussung sehr offen geworden waren. Der Schlüssel zu Einfluss ist immer, sich zuerst selbst beeinflussen zu lassen. Das heißt, erst offen zu sein und verstehen zu wollen. Die Entscheider baten die beiden Generalvertreter ganz direkt um Vorschläge und bekamen auch gleich einen Aktionsplan, der sich mit all den finanziellen, politischen und kulturellen Gegebenheiten befasste, die die Generalvertreter zuvor beschrieben hatten. Die 3 Entscheidungsträger waren überwältigt. Obwohl der Vorschlag lautete, zunächst mit der Entwicklung eines Pilotprogramms zu beginnen, beschlossen sie auf der Stelle, daraus ein Programm für die gesamte Firma zu machen. Beim nächsten Quartalstreffen erzählten die Generalvertreter mir, was passiert war. Daraufhin fragte ich sie: Was wollen Sie als nächstes angehen? Welche andere unsinnige Sache in Ihrer Firma soll sich ändern? Die Gruppe war wirklich verblüfft darüber, wie sie sich selbst befähigt hatte, wie ihre Initiative, ihr Mut und ihre Einfühlsamkeit sich ausgezahlt hatten. Kein Stöhnen, Jammern und Murren mehr, sie fingen an, immer mehr Verantwortung zu übernehmen. Sie pflügten zwar weiter ihre eigenen kleinen Felder, vermaßen aber gleichzeitig auch große und sahen die Dinge in einem breiteren Kontext. Sie betrachteten die höchsten Entscheidungsträger jetzt als Menschen, die sich genauso abmühten wie sie selbst, die keine Kritiker brauchten, sondern Vorbilder und Lichtquellen. Diese Geschichte verdeutlicht, wie wir von innen nach außen arbeiten können und wie stark diese Vorgehensweise ist. Denken Sie daran, immer wenn Sie glauben, dass das Problem da draußen liegt, ist genau dieser Gedanke das Problem. Ich hoffe, Sie sehen, dass Sie in jeder Situation ein Wegbereiter des Wandels werden können, wenn Sie Initiative und Einfühlsamkeit zeigen, Ethos aufbauen, sich auf jene Dinge konzentrieren, die in Ihrem Einflussbereich liegen, und an diesen Dingen arbeiten. Dadurch können Sie zum Führer Ihres Chefs werden. Das heißt, auch wenn Ihr Chef die formale Autorität innehaben mag, haben Sie die moralische Autorität und die Macht des Einflusses.